Wir fahren dann gleich ein in die Unterschleuse. Circa 1,40 Meter werden wir in der Schleuse abgesenkt. Auf der rechten Seite Abzweig des Wehrgrams, über den der natürliche Wasserfluss des Landwehrkanals gewährleistet wird. Über die Brücke vor uns auf der linken Seite erreicht man in ca. 5 Minuten den Bahnhof Zoo. Die Schleusen im Landwehrkanal wurden sehr modern ausgebaut. Wenn diese Schleusen nicht besetzt sind, können sie von den Schiffsführern per Handy und SMS bedient werden. Zum Funktionsweise der Schleuse: Wenn wir in die Schleuse eingefahren sind, werden hinter uns die Schleusentore geschlossen. Vor uns in den Toren werden sich kleine Tore öffnen, sogenannte Schützen, die hydraulisch bedient werden. Das Wasser wird einfach nur herausgelassen. Wenn wir dann unten sind, werden vor uns die Schleusentore aufgehen.